Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 54 mit Kenny Burrell, Brother Will Hairston, Bola Setschi, Hetora Vena de Castro, Thomas Berglund, Steve Howe, Ron Carter, Ronnie Self, Brenda Lee, Billy Lee Riley, Billy the Kid Emerson, Reverend Gary Davis, Scott Joplin, Adrian Rollini und Frank Victor. Und Washboard Willie. Ham in the ham bone, ham in the shoulder. And a pretty girl, show you how to hold her. Up to the big house, down to the kitchen. Mama, get your hook and line, let's go fishing. Mama caught a red bass, I caught a minnow. Mama caught a big fish, big enough for dinner. Ham bone. Ham bone, where you been? Round the world and back again. Come on, gal, let's go to town. Come on, gal, let's mess around. Come on, gal, let's go to school. Come on, gal, let's cut the food. Ham bone. Santa Claus is a good old man. He washed his face in a frying pan. Combed his hair with a wagon wheel. Dive it Tuesday in his heel. Ham bone. Thank you. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Lord, an Alabama boycott. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Lord, an Alabama boycott. I don't wanna ride. Lord, there come a bus. Don't have no load. You know they tell me that a human being stepped on board. You know they tell me that the man sat on the bus. You know they tell me that the driver began to fuss. He says, look here, man, you from the Negro race. And don't you know you're sitting in the wrong place? The driver told the man, I know you paid your dime. But if you don't move, you're gonna pay a fine. The man told the driver, my feet's hurting. The driver told the man to move behind the curtain. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Lord, an Alabama boycott. I don't wanna ride. I wanna tell you about the Reverend Martin Luther King. You know they tell me that the people began to sing. You know the man God sent out in the world. You know they tell me that the man had the mighty nerve. You know the poor man didn't have a bus to rent. You know they tell me great God he had the mighty strength. And he reminded me of Moses in Israel land. He said a man ain't nothing but a man. He said, look, yeah, Alabama, don't you see? He said, all of my people gonna follow me. You know, they tell me Reverend King was very hurt. He said, all of my people gonna walk away. They said, look, yeah, boy, you hadn't took a thought. Don't you know you broke the anti-boycott law? They tell me Reverend King said, treat us right. You know, in the Second World War, my father lost his sight. You know, they tell me Abraham signed the pledge one night. He said that all of these men should have their equal rights. You know, they had the trial and Clayton Powell was there. You know, they tell me Clayton Powell asked the world for prayer. You know, Diggs went down there to go his bail. You know, they put Reverend King in an Alabama jail. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Lord, an Alabama boycott. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride, Lord, an Alabama boycott. I don't wanna ride. You know they tell me Reverend King was the violent spy. When all the buses passing, nobody would ride. You know they tell me that the Negroes was ready to go. They had a walked along the streets until their feet were sore. You know they tell me Reverend King had spread it the word. Had an Alabama bus stop, so I heard. You know they sent a lot of money, sent King go home. You know in 1929 that man was born. You know the $500 fine, very heavy. You know the poor man was born the 15th of January. Stop the Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Stop that Alabama bus. I don't wanna ride. Lord, an Alabama boycott. Dreimal Musik von den Detroit ansässigen Plattenfirmen, zweimal Blues, einmal Jazz, zweimal von nicht ganz so bekannten Musikern und einmal von einem später renommierten Jazzgitarristen. 1962 spielte Washboard Willie für Joe von Battles Fun Records Hambone ganz im Alleingang ein. Washboard Willie, der 1909 in Alabama geboren wurde, war eine in Detroit bekannte Lokalgröße, in dessen Band schon James Jamerson, der erste Superstar der Bassgitarre und eine spätere zentrale Figur der Motown-Studioband The Funk Brothers, gespielt hatte. Seit 1953 veröffentlichte Washboard Willie, der Schlagzeuger Sue Mundharmonica, spielte und sang für unterschiedliche Plattenfirmen in Detroit, sowohl als Solokünstler und Bandleader wie auch als Begleitmusiker. Von den drei bereits vorgestellten Musikern war Kenny Burrell bestimmt der bekannteste, ob nun Round Round, erschien auf Fortune Records 1955, tatsächlich sein Debüt als Bandleader darstellte, das weiß ich nicht hundertprozentig. Bekanntheit erlangte der Gitarrist vor allem aber durch seine Aufnahmen für das größere Blue Note Label in New York City. Für den dritten Titel begaben wir uns ins Jahr 1956. Sänger Brother Will Hairston wurde bei Alabama Bass Part 1 and 2 unter anderem von Washboard Willie unterstützt. Das Ganze erschien auf einem der vielen Labels von Joe von Battle und befasste sich zeitnah mit dem Busboykott der schwarzen Bevölkerung in Montgomery, Alabama. Damals gewann die Bürgerrechtsbewegung enorm an Bedeutung und vorher unbekannte schwarze US-Bürger wie Rosa Parks wurden zu Symbolfiguren, weil sie es leid wurden, die Rassentrennung weiter hinzunehmen. Zu Joe von Battle. Der Plattenproduzent fing ursprünglich mit einem sehr gut sortierten Plattenladen im Ghetto von Detroit an. Stammkunden waren nicht nur Käufer aus der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern auch Sänger Wilson Pickett oder Motown-Plattenboss Berry Gordy, denn seit den 50er Jahren hatte von Battle auch ein Aufnahmestudio in den Lagerräumen seines Plattenladens eingerichtet. Dort nahmen nicht nur Lokalgrößen auf, sondern auch später kommerziell erfolgreiche Musiker wie John Lee Hooker, Little Willie John oder Aretha Franklin, die dort mit 14 Jahren ihre erste Single veröffentlichte und aufnahm. Nun Musik aus Brasilien, Gitarrist Bola Sechi mit Sonador und Hector Ravena de Castro auf der Zither präsentiert uns eine Süßigkeit aus Kokos, Doce de Coco. Thank you. Zither mal nicht als alpines Volksinstrument oder als Hintergrundmusik für den dritten Mann, für die nächste Dreierrunde unterschiedlicher Musik. Zeichnen sich zwei Gitarristen und ein Bassist verantwortlich. Zuerst Steve Howe, Cactus Boogie aus dem Jahre 1979. Danach Thomas Berglund, TB Project aus Schweden mit Blimon aus dem Jahre 2020. Mit Abstand der unbekannteste von den dreien. 1976 spielte Bassist Ron Carter Yellow and Green ein. Ron Carter, der meist aufgenommenste Jazz-Bassist aller Zeiten, 2200 Alben, auf denen er mitgewirkt hat. Thank you. Thank you. Noch ein Nachtrag zu der eben gespielten Musik. Steve Howe, bekannt als Gitarrist der Progressive Rock Gruppe Yes, hatte mit Ausnahme des Schlagzeugs jedes Instrument auf Cactus Boogie selbst gespielt. Der darauf folgende Gitarrist Thomas Berglund ist außerhalb Skandinaviens sozusagen ein unbeschriebenes Blatt, einfach weil er dort in der Hauptsache spielt, lebt und tourt und unterrichtet. Interessant sind seine Gitarren-Lehrvideos auf der Plattform YouTube. Ab und an erwähne ich ja diese YouTube-Kanäle, die ich selbst besuche, in vorhergehenden Folgen von Framats Musikalisches Fundbüro tat ich das ja bereits bei den Gitarristen Doyle Dykes und Georg Dubowski aus unterschiedlichen Gründen. Doyle Dykes aus den USA, der prominenteste von den drei Gitarristen, lädt jeden Sonntag ein gut 40-minütiges Video hoch. Da kann man neben allerlei Plauderei viel gutes Fingerpicking und auch gute Laune sehen und hören. Im Gegensatz dazu ist der Wortanteil bei Georg Dubowski eher gering. Neben Musik unterschiedlichster Art, vom Live-Looping bis Live-Auftritte im Jazz-Trio, gibt es dort auch Zeichentrickfilme und kurze, aber prägnante Lehrvideos für Jazz-Gitarren-Einsteiger, während bei Thomas Berglund etwas ausführlicher, das heißt länger und wortlastiger gelehrt wird. Beides hat seine Berechtigung. Nach wie vor hat natürlich der Rock'n'Roll in dieser Sendung auch seine Berechtigung. Nacheinander hören wir Ronnie Self, Bobbelina aus dem Jahr 1958, gefolgt von Brenda Lee, Sweet Nothings, 1960, zwei Versionen von Red Hot bei Sun Records erschienen, zuerst Billy Lee Riley, dann der im April 2023 verstorbene Billy the Kid Emerson, der auch der Komponist von Red Hot war. Oops, Scooby-Dooby-Lina, go gal, go, Bobbelina, Bobbelina. She my gal, oh Bobbelina, Bobbelina. Yeah, she my gal, she my gal and a lover so. Oops, Scooby-Dooby-Lina, go gal, go. Well, the school bells are ringing, everybody running out. Going to the shack, gonna shake it all about. Bobbelina looking like a rose from the wild. Man, I dig that free juvenile. When she get it going, she's a real cool chick. She do the bebop like a pogo stick. Bobbelina, Bobbelina. Yeah, she my gal. Oh, Bobbelina, Bobbelina. Yeah, she my gal. She my gal and a lover so. Oops, Scooby-Dooby-Lina, go gal, go. Shoes on my hound dog feet. Me and Bobbelina gonna walk the beat to the old jukebox in the teen town shack. When we get her going, gonna ball the jack. Bobbelina got 2 feet that tall. Look at her go on a camel walk. Bobbelina, Bobbelina. Woo, she my gal. Oh, Bobbelina, Bobbelina. Yeah, she my gal. She my gal and a lover so. Scooby Dooby Lina, go gal, go, yeah. Go, gal, go. Uh-huh, honey. All right. My baby whispers in my ear. Sweet nothing. He knows the things I like to hear. Sweet nothing. Things he wouldn't tell nobody else. Secret, baby. I keep them to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Sweet nothing. Yeah, we both understand. sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Well, I got a gal 6 feet four, sleeping in the kitchen with her feet out the door. But my gal is red hot. Your gal ain't doing it. Yeah, my gal is red hot. Your gal ain't doing it. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. But my gal is red hot. Your gal ain't doodly. Yeah, my gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. But she's a one-man's woman, that's what I like. Not a wishy-washy woman, change your mind every night. But my gal is red hot. Your gal ain't. My gal is red hot. Your gal ain't doing the squat. That's him. My gal is red hot. Your gal ain't doing the squat. She ain't got a lot of money, but love it, she's really got a lot. My gal is red hot. Your gal ain't doing the squat. Yes, she is. My gal is red hot. Your gal ain't doing the squat. She ain't got a lot of money, but love it, she's really got a lot. Yeah, I see you done let that go right to your head. My gal is red hot. Your gal ain't do squat. She ain't got a lot of money, but love, she really got a lot. My gal can do the shimmy, she can do the boogie too. If she ain't a Jim Dandy, she's a snapperoo. My gal is red hot. Your gal ain't do squat. She ain't got a lot of money, but love, she really got a lot. All right. Doodly squat. gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. My gal is red hot. Your gal ain't doodly squat. She ain't got a lot of money, but love, she really got a lot. She goes where I send her, she comes when I call. She cooks chicken every Sunday, and that ain't all. She's not too large, just 5 feet tall. She's a little bitty mama, but she's on the ball. My gal is red hot. Got a lot of loving, but money she really got a lot. My gal is red hot. My gal is red hot. She ain't got a lot of money, but loving she really got a lot. Say, man, I got a girl ain't never been kissed. Yeah, and I got a girl ain't never been missed. My gal is red hot. Got a lot of money, but love it. Bobolina war Ronnie Selfs kommerziell größter Erfolg als Sänger, immerhin Platz 68 in den Popcharts der USA. Als Songwriter für Brenda Lee war er mit I'm Sorry und Sweet Nothings wesentlich erfolgreicher. Ähnlich erging es dem Gitarristen und Sänger Billy Lee Riley, Flying Saucer Rock'n'Roll und das eben gehörte Red Hot wurden rückwirkend zwar als Klassiker bezeichnet, waren aber nie Hits und das, obwohl beim erstgenannten Lied sogar Jerry Lee Lewis in die Tasten haute. Mit Jerry Lee Lewis Gitarristen Roland Jaynes gründete Riley 1960 Rita Records und konnte als Plattenproduzent den Sänger Harold Dorman schließlich doch bis Platz 21 in die Popcharts drücken. Pianist und Sänger Billy the Kid Emerson starb im Alter von 97 im April 2023, also ein ziemlich altes Kid und obwohl sogar viele Blues- und Rock'n'Roll-Fans ihn namentlich gar nicht kannten, so bekannt waren doch seine Kompositionen, die sich im Repertoire von zum Beispiel Elvis Presley, When It Rains It Really Pours oder Ray Cooder, Crazy About an Automobile wiederfanden. Trotz Veröffentlichung auf drei legendären Plattenlabels, Sun Records, VJ und Chess gelang Billy Emerson nie der ganz große Wurf. Thank you. Bis heute war ich der Meinung, dass die Aufnahme, die wir gerade hörten, eine von Scott Joplin selbst eingespielte Klavierrolle wäre. Nach Recherche habe ich festgestellt, dem ist wohl nicht so. Scott Joplin wurde schon zu Lebzeiten als König des Ragtime bezeichnet, spielte 15-jährig in den Kneipen von Texas und Louisiana. 1868 in Texas geboren, zog es ihn aber dann doch als nicht einmal 20-Jährigen in den Norden der USA. In den 1890er Jahren schrieb er diesen Titel Maple Leaf Rag, der in den USA das erste Stück wurde, von dem mehr als 1 Million Notenkopien verkauft wurden. Man hört Notenkopien und weiß sofort, Ragtime unterscheidet sich auch dadurch von dem später entstandenen Blues, dadurch, dass es komponierte Musik war, eine Mischung aus afrikanischer oder afroamerikanischer Folklore und europäischer Klassik. Ein gutes Beispiel dafür ist daher die Aufnahme von 1964, die wir vor dem mechanischen Klavierstück hörten, und zwar Referent Gary Davis, Maple Leaf Rag. Da wird doch zu Teilen improvisiert und das Instrument ist auch kein Klavier, sondern, wie man gut hören kann, eine akustische Gitarre. Davis war ja ursprünglich auch ein Blues-Gitarrist, der in den 30er Jahren oder 40er Jahren, aber ich glaube, es waren die 30er Jahren, schon Schallplatten aufgenommen hatte, sich später zur Religion bekannte und den Blues nicht mehr sang, aber doch spielerisch in seiner Musik, die nun Gospel und Spirituals waren, einfließen ließ. Als 15. und letzten Titel dieser Sendung hören wir gleich Adrian Rollini mit Frank Victor an der Gitarre. Der Titel heißt Moonglow. Ich heiße Frank Framat Matthias und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche bis zum nächsten Mal alles Gute.